Tja, liebe junge Hörer, mir gegenüber, Sie wissen ja, wenn Sie ein Stereo-Gerät haben, dann, also da, wo die Boxen gegenüber sind, sitzt ein Experte, Stefan Schwarz. Das Thema heute ist klar: Glück. Und warum jetzt ausgerechnet Stefan Schwarz zu diesem Thema hier im Studio sitzen muss, soll er Ihnen vielleicht selber sagen. Guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend. Was, hast du eine ungefähre Vorstellung davon, was dich prädestiniert, hier ausgerechnet über Glück zu sprechen? Ich bin sicherlich ein Seiteneinsteiger in der Problematik des kleinen und großen Glückes. Ich bin eigentlich von Hause aus Bergmann. Ja. Hab angefangen als Steiger in der Wismut. Hab mich dann weiter qualifiziert zum Aufsteiger und bin jetzt, naja, ich will es mal salopp ausdrücken, so eine Art Zeremonienmeister in der Zeche Martin Prell in Mansfeld. Bin in der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Renaturierung. Das heißt, ich muss die Steine, die vorher aus der Zeche gebracht wurden, wieder in die Zeche zurückbringen, an den Platz, wo sie vor der kommunistischen Machtergreifung lagen. Gut, na, wir wollen gleich in, wie ich so gerne sage, Medias Res gehen. Ja, ich habe mich in meiner Freizeit, wenn man Glücksrad, Oberglücksrad ist, befasst man sich in der Freizeit natürlich auch mit der Thematik Glück. Ja, ja. Zumal ich hatte dann ein bisschen Zeit, weil meine Ehe auseinandergebrochen war und konnte mich von daher viel beschäftigen mit Glück. Glück gehabt. Tja, es klingt bitter, aber wer weiß, das können die Leute nach uns sagen. Jedenfalls gibt es eine interessante Studie des Formica-Institutes aus dem Jahre 1987 zur Problematik Glück. Glück im Querschnitt der Bevölkerung. Und man hat festgestellt, dass die 13-jährigen Deutschen, als Glück empfinden. Also fängt ja, wenn ich habe die Studie auch gelesen, fängt ja eigentlich bei den 5-Jährigen schon an, ne? Na, ich wollte es mal griffig machen. Ich wollte erst bei den 13-Jährigen einsetzen. Ja, dann fangen wir bei den 13-Jährigen an. Und dann würden dann danach runterhin zu den 5-Jährigen und dann aber wieder hoch. Ja? Das können wir machen. Ich würde es beiläufig erwähnen. Normalisieren im nietzschen Sinne. Beiläufig erwähnen noch einmal mit den 5-Jährigen. Also die 13-Jährigen haben alle übereinstimmend angegeben, dass für sie das höchste und allumfassende Glück wäre ein Tag mit David Hasselhoff. Ja. Überraschend, aber das kann in Erhebungen schon einmal vorkommen. Hat ja auch die Bravo Wind bekommen von, glaube ich. Ja. Die versuchen jetzt auch mal. Das differenzierte sich dann schon etwas auseinander. Im Alter von 15, 16 Jahren ging es auseinander, was diesen Wunsch betrifft. Und es stellte sich heraus, dass die Glücksscheide ist dann 17. Na, ich würde es schon 16. 16 könnte man schon sagen. Also mit 16 haben irgendwie 50% der Befragten, also die Männer, angegeben, beziehungsweise die heranwachsenden Männer, die Knaben, die Halbwüchsigen, die Halbstarken, um jetzt mal nicht noch weitere pejorative Ausdrücke zu gebrauchen, haben angegeben, dass ihr höchstes Glück ein Tag mit der Frau von David Hasselhoff wäre. Wogegen die 16-jährigen Mädchen weiterhin darauf beharrten, dass ein Tag mit David Hasselhoff das Größte für sie wäre. Jetzt kann ich gleich zurückgehen. Natürlich gibt es auch eine Erhebung für die 5-Jährigen. Das ist ein Tag mit den Kindern von David Hasselhoff als größtes Glück für die 5-Jährigen. Und ich glaube, da verwechselst du irgendwann. Das mag einfach deiner Biografie geschuldet sein, wenn man als Vollweise groß geworden ist, dass man dann leichter verwechselt. Die 5-Jährigen konzentrieren sich natürlich auf den Tag mit der Mutti von David Hasselhoff. Das ist ein kleiner Lapsus, der ist mir eben gerade unterlaufen. Also selbstverständlich war es ein Tag mit der Mutter von David Hasselhoff. Ja. Das mit den Kindern kommt natürlich in der Erhebung auch vor. Ja. Allerdings viel, viel später. Ja, ist klar. Ja. Nee, wir müssen, glaube ich, zu den kinderlosen 35-Jährigen kommen. Die kinderlosen 35-Jährigen haben durchweg angegeben, dass ihnen am liebsten wäre ein Tag mit den Kindern von David Hasselhoff. Ja. Und darüber hinaus die Tatsache, die übrigens von der Bravo kaum Berücksichtigung findet. Das hat sicherlich mit dem ganz spezifischen Leserspektrum zu tun, dass diese Zeitschrift, um es mal so zu nennen, bedient. Aber bis dahin ist auch die, also das heißt ja auch, die nach oben offene David Hasselhoff-Glücksskala noch überhaupt nicht abgeschlossen. Denn ja, es gab. Es ist statistisch nicht so belegt, aber es gab eine Randständigkeit in dieser Untersuchung. Und die Randständigkeit war die, dass in dieser Untersuchung unter anderem eine Reihe von Präparatoren befragt wurden aus dem Naturkundemuseum Berlin, die angaben, das höchste Glück für sie wäre ein Tag mit dem ausgestopften David Hasselhoff. Ja. Aber wir haben ja von vornherein klargestellt, wir haben es jetzt eigentlich nur versucht, nüchtern zu repetieren, diese Statistik eben klargestellt, dass es sich dabei natürlich um Formen eines Irrglaubens hält. Volkstümliche, unverstandene Ruhe. Glück natürlich nicht darin bestehen kann, einen Tag mit einem irgendwie auch zubereiteten David Hasselhoff zu verbringen, sondern dass Glück was anderes ist. Und es kursieren ja in der Fachliteratur zwei grundsätzliche Erklärungsmuster dafür, was Glück sei, wie Glück entsteht. Es gibt eine biochemische? Es gibt eine biochemische Erklärung für Glück. Das ist die Ausschüttung von 0,09 Nanogramm Terpentin in den Blutkreislauf. Mhm. Das gilt gemeinhin als Zeichen eines Glücksempfindens. Es ist eine tragische Geschichte, dass es einen Prozentsatz gibt, der generell von Geburt an glücksunfähig ist, dem die Gabe des Glückes nicht eignet und das nur aufgrund einer körperlichen Verformung, einer Abweichung, einer genetischen... Ich will beim Namen nennen, Milzdeformationen. Milzdeformationen. Vor allem hier, es gibt drei oder vier Typen der Milzdeformation, wo die Milz offensichtlich aufgrund von Fehlfunktionen nicht mehr in der Lage ist, den 0,09 Nanogramm Terpentin in den Blutkreislauf auszuscheiden. Das ist einmal die grüne Knollenblättermilz, die Fliegenmilz und die Satansmilz. Die auch immer konterkariert wird mit dem Fliegenhirn. Aber gut, das ist ja biochemisch, aber Biochemie allein kann natürlich Glück und Unglück dieser Welt nicht erklären, sondern wir müssen natürlich auf die sozialen, gesellschaftlichen Aspekte dessen kommen, was gemeinhin Glück genannt wird. Und auch hier haben wir es mit einem weit verbreiteten Unglauben zu tun. Ja, also das Feld des Glücks ist gespickt mit Aberglauben, mit Illusionen, mit Trugbildern. Ja. Die darauf hinauslaufen, dass Glück etwas wäre, was sich geradezu zwanglos, idealistisch, ohne weitere Vorleistung zwischen Menschen herstellt, mit Menschen geschieht. Ja. Und das ist falsch. Ja. Es braucht für Glück einen Mittler. Ja. Glück braucht... Ja, denkt man nur an diese Trugbilder von Glück ist Liebe, Glück ist Gesundheit, ein hohes Alter, viele Kinder. Alles Irrglaube, denn der eigentliche Kern des Glücks ist... Geld. Glück ist Geld. Und warum? Nicht irgendein Geld, sondern Glück ist meistens sozusagen ziemlich abhängig von der Währung. Von der Währung, und zwar nicht nur von irgendeiner Währung, sondern wahrscheinlich von der jeweils kontinentalen Leitwährung. Es ist ja zum Beispiel das überhaupt kein Sinn, glücklich zu sein, wenn man über viel Geld aus einem Land verfügt, das makroökonomisch, weltwirtschaftlich eher unter die letzten 10 einzuordnen. Ja, ich will hier mal bloß mal die eher unglückliche Buchstabenkombination Swotty in den Raum werfen, ohne dass wir das an dieser Stelle unbedingt weiter kommentieren müssen. Wollen wir nicht thematisieren. Mein Opa selber ist eingedeutschter Volksbuhler oder wie heißt das eigentlich? Geld ist die universelle Verfügbarkeit über Waren und Dienstleistungen. Das ist die korrekte Definition. Die universelle Verfügbarkeit über Waren und Dienstleistungen mittels Geld ist Glück. Das heißt, man kann mit Geld an alles kommen. Ja. Kinder, Frauen, man kann sich Kinder kaufen, man kann sich Liebe kaufen, man kann sich Autos kaufen, man kann sich ein Häuschen im Grünen kaufen. Ja. Man kann alle Zutaten kaufen, mit denen es sich gut glücklich sein lässt. Man kann sich natürlich auch Gesundheit kaufen, selbstverständlich. Wir brauchen nur das marode Krankenkassensystem ansehen. Glück ist auch hier Geld. Und es bleibt dabei. Ja. Und wenn das stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung dringen würde, wären wir einen Schritt auf dem Weg zur glücklichen Gesellschaft vorangeschritten. Das erklärt natürlich auch, glaube ich, jetzt die psychische Gesamtlage der Deutschen und auch den unermüdlichen Kampf des Kanzlers, des Finanzministers und des Bundesbankpräsidenten um eine stabile Währung. Weil nämlich, wenn Glück Geld ist, der logische Umkehrschluss natürlich lauten muss, Inflation ist ein nationales Unglück. Glück ist ein Koeffizient zwischen der Masse der verfügbaren Waren und Dienstleistungen und dem verfügbaren Geld. Ja. Kommt es zu einem Überschuss von Geld über die Masse der verfügbaren Waren und Dienstleistungen? Man könnte auch als einen Unterschuss von Waren und Dienstleistungen definieren. das wäre auch möglich, sicherlich. Ja. Aber das ist auch, das andererseits führt uns das natürlich auch zu der Erkenntnis, die ich hier noch einmal festhalten will, dass... Tschüss! Hallo nach Deutschland.